Bauern Pommerns, die ihr von der Erde lebt. Habt ihr schuldig gefunden, die Polizei Altholms, für Verbrechen am Blutmontag. Und habt ihr darüber hinaus schuldig gefunden, die ganze Stadt Altholm mit allem, was darin lebt. Ja, sprecht, sie ist schuldig. Der Richter streicht mit einer Handbewegung durch die Luft. Und wieder Stille. Graf Bandekow genießt sein nächtliches Amt. Es ist lange her, dass eine Handbewegung von ihm Bauern schweigen machte. Ankläger, welche Strafe beantragst du gegen die Stadt Altholm? Bauern, hättet ihr sie nicht schuldig gesprochen, die Stadt Altholm? In ihrer eigenen Zeitung könnt ihr das Geständnis ihrer Schuld lesen. Das böse Gewissen plagt sie. Hier, seht ihr? Das ist die Chronik von Altholm. Hier steht es. Nur zwei Sätze lese ich euch vor. Ja, fang mal an. Ich bin ganz entsetzt. Überall höre ich, dass die Bauern ihr großes Reitturnier nicht in Altholm abhalten wollen. Weiter. Gott bewahre Altholm vor einem Boykott durch die Landwirtschaft. Bauern! Da hat das böse Gewissen sich selbst die Strafe erdacht. Kein Gott wird sie davor bewahren. Dass die gesamte Landwirtschaft den Boykott gegen die Stadt Altholm beschließt. Großer Gott. Hey, was machst denn du hier? Warum hast du dich versteckt? Leute, hierher! Hier ist ein Spion! Ein Verräter! Zeddys wird gepackt. Zwei Fäuste, vier Fäuste. Er wird zu Boden geworfen. Einer will ihm an die Gurgel. Aber der Oberlandjäger versteht sein Handwerk. Blitzschnell macht er sich frei. Einen bringt er ins Stolpern, der zweite knallt dumpf mit dem Kopf auf. Mit ein paar Sätzen ist Zeddys in der Dunkelheit verschwunden. Mein Gott! Nur die Joppe. Die Joppe ist hin. Haben Sie dich erkannt? Nö. Aber ich hab einen erkannt. Einen aus dem Fahndungsblatt. Den Thiel. Was denn von Thiel? Na, Thiel, der Bombenschmeißer. Der die Bombe auf den Präsidenten geschmissen hat. Der muss ausgebrochen sein. Jetzt weiß ich bloß nicht, soll ich Meldung machen? Dann muss ich doch sagen, wo ich ihn gesehen hab. Und das geht doch nicht. Wie spät? Gleich eins. Leg dich hin. Ich bring noch das Rad weg. Ich glaube, Altholm steht nichts Gutes bevor. Stuff. Wie immer 10 Paradiesvögel. 10 Paradiesvögel, warten Sie. Na, Gott sei Dank. Heute die ersten paar Morgen nach Kasse. Bis jetzt 2 Rollen Prim, eine Schachtel halbe 5, eine Juno und wollen Sie mal ein Feuerzeug beziehen. Hier haben Sie die Vögel. Die so. Kundschaft vom Lande fehlt, was? Ah, ja. Tja, mein Sports. Schmeiß den Garas aus dem Rathaus. Na, dann kaufen die Bauern auch wieder bei Ihnen ihren Prim und ihre Stumpen. Ja, sagen Sie, was soll bloß werden? Boykott gegen Gara ist die ganze rote Sippschaft. Guten Morgen. Morgen auch, Herr Stuff. Gares, guten Tag. Pardon, Herr Medizinalrat, nicht um 11, ich habe für 12 Uhr geladen. Bitte Sie, keine Ursache. Missbar.